haben wir, wie spät haben wir? 8:01 Uhr. Und es ist echt entspannend, die anderen beim Arbeiten so zu sehen. Da läuft der Gründel am Mario vorbei, die Orga dazwischen und ein wildes Gewühl. Der Gründel wirkt etwas orientierungslos, eiert querbeet und sieht nicht, wo er hin muss. Aber alle sind fleißig am Laufen. Ihr müsst doch ein bisschen Mühe geben da. Nee, sie sind völlig also auf sich konzentriert. Und der Gründel scheint noch nicht genau zu wissen, wohin muss. Marios Zelt steht schon so gut wie, der ist schon am Kleinteiler auspacken. Neben ihm ist dann das Zelt von den Kings, die da gerade erstmal das Zelt nur hochgeflappt haben. Aber man sieht schon insgesamt, dass sie das alle nicht zum ersten Mal machen. Aber jetzt kommt wieder dieses Flex-Deck, Capture the Flag. Die tauchen mittlerweile auch auf ihrem Event auf. Ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Wollen sie jetzt versuchen, die Geocacher vom Cachen zu Flexdeck zu bringen? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass das funktioniert, aber naja, warum nicht? Werbung ist Werbung und Werbung zieht immer. Jetzt fährt, glaube ich, Mario gerade gegen das Auto von den Flexdecks. Nee, passt doch. Also es ist wirklich reichlich Bewegung. Zwischendrin immer noch eine wild mit den Armen wedelnde Orga, die ganzen Jungs hier irgendwie strukturiert zusammenbringen muss. Aber Mario wird jetzt eng mit dem Stromkasten, aber auch da schafft er es dran vorbei. Mario ist natürlich Laser-Logo-Shop, wer das nicht weiß. Ja, und so sieht man, es ist wirklich wie so ein kleiner Ameisenhaufen. Ich sitze hier so ein bisschen am Rand vor so einem Fischladen, da kann man auf so einer Bank sitzen draußen. Und ja, es ist irgendwie echt witzig, das so zu sehen, wie das so langsam aber sicher vorangeht. Oh, Frau Gründel ist jetzt auch aufgetaucht und scheinbar weiß jetzt Herr Gründel, wo er hin muss. Ah, direkt an Laser-Logo-Shop ran. Na, wir also, ach nee, das hört ja keiner mehr vor, sonst hätte ich jetzt beschreiben können, wo ihr hin müsst, wenn ihr was haben wollt. Christian läuft da auch zwischenrum, er hat jetzt irgendwelche Zettel und muss jetzt mal gucken, was da draufsteht. Ach, irgendwie hat das wirklich was Entspannendes, hier so zu sitzen. Mal gucken, ob er überhaupt aufnimmt. Doch, er nimmt auf. Hier so zu sitzen, sich das Treiben so anzugucken und dabei völlig ohne Schweiß das einfach zu genießen. Wie gesagt, ist jetzt... Tudor ist auch im Spund gekleidet, ist jetzt noch früh. Augenblick mal. Muss jetzt mal warten, weil mir hier welche fast über die Füße liefen. Weiter dicht daran ging es einfach nicht. Also manche Leute sind echt seltsam, zumal hier ja im Moment noch riesig Platz ist. Na, ich muss auf Twitter noch ein bisschen achten. Ach so, mein Handy läuft. Das muss ich auch noch schon. Wenn ich jetzt ein bisschen Einstreuung hatte, dann müsst ihr da mal mit leben. Ich schalte es mal eben auf Offline-Modus. Aktivieren, okay. Ich muss noch so ein bisschen abstimmen. Uns fehlt ein Kabel, Klinke auf Klinke, damit wir nachher auch dieses hübsche Gerät an den Computer angebunden kriegen, wenn wir da im Hotel unseren heutigen 100. Podcast machen. Was wir mit diesen Aufnahmen machen, wissen wir noch nicht so genau. Der Plan war ja, die hinten ranzuschneiden, aber wir befürchten, aufgrund der Menge der Themen wird das ein bisschen lang. Deswegen ist der neuere Plan eher wohl, dass wir sagen, okay, wir machen das als Folge 101 dann hinten dran, weil wir werden jetzt schon ein bisschen, ich nehme jetzt schon ein bisschen alleine sogar auf, nachher werden wir zusammen ein paar Stimmen hier einfangen, abends wahrscheinlich auch nochmal und so wird die Folge erst lange nach der eigentlichen Folge 100 heute Mittag fertig werden. Ich gucke mir das noch in Ruhe ein bisschen an, das hat wirklich Charme, das Ganze. Man sieht auch, wer schon öfter aufgebaut hat und wer nicht, da geht das dann ratzfatz oder sehr langsam, ganz unterschiedlich. Bis später. Ja, ist also wirklich, ich bin immer noch hier, die sind immer noch beim Aufbauen. Ist aber auf jeden Fall, das ist erstaunlich spannend und entspannend gleichzeitig. Ich gedacht, das ist eigentlich langweilig, guckst du mal 5 Minuten an, aber kann ich gar nicht anders sagen. Das läuft hier wirklich gut. Also hat wirklich so ein bisschen was von so einer Ameisenstadt. Die Zelte stehen jetzt alle. Jetzt werden noch die Fähnchen beim Laser-Logo-Shop aufgestellt und beim Gründel kommen ein paar Verzierungen ran. Bei den Kings wird unten rund und um den Tisch alles dicht geschnürt. Flexdeck, ja, die sind irgendwie immer noch nicht viel weiter. Ich habe das Gefühl, die haben es noch nicht ganz so oft gemacht. Also gar nicht abwertend gemeint, sondern da dauert es einfach ein bisschen länger. Oder sie nimmt aber jetzt auch langsam Formen an. Die Orga wieselt immer noch wild rum. Ist interessant zu sehen. Erst habe ich überlegt, mir mal einen zu greifen, mir so ein paar erste Worte zu holen. Aber ich will die da beim Aufbau jetzt auch nicht nerven. Die sollen das mal in Ruhe fertig machen. Die kommen heute, glaube ich, trotz kühlen, feuchten Wetters immer noch genug ins Schwitzen und da brauchen sie jetzt bestimmt keinen, der sie zwischendurch noch mit ein paar dummen Sprüchen ärgert. Von daher lassen wir sie mal in Ruhe aufbauen und gucken dann später, ob wir so ein paar Stimmen einfangen. Ist eine schöne bunte Meile, die ist relativ großzügig gehalten. Da kann man ganz gut zwischenlaufen später, glaube ich. Das sieht alles sehr cool aus. Über mir bölken jetzt gerade die Vögel, die werden gerade gefüttert da oben. Ja, und erstaunlich, wie schnell das auch aufgebaut wurde. Ja, O-Ton beim Aufbau leider nicht drin. Christian wollte nicht so recht, ist gleich weggelaufen. Hat mich zu seiner Pressesprecherin, der Ferrari Girl, geschickt. Die sitzt da vor 4 Rechnern und weiß noch nicht, ob das, was sie da programmiert hat, auch wirklich läuft. Also kann ich aber auch verstehen, das passt nicht. Ich habe gedacht, probier's wenigstens mal, das kostet nichts. Aber die sind, man merkt ihnen doch eine gewisse Anspannung an. Von daher lassen wir sie mal lieber in Ruhe machen und fragen sie mal so in 2-3 Stunden, wenn das dann alles steht und am Laufen ist. Und dann sind sie bestimmt auch ein bisschen entspannter. Also ein bisschen bin ich ja nochmal rüber gelaufen. Es wirkt echt schon, so ein bisschen chaotisch wirkt das Ganze schon. Das ist mir auch aufgefallen. Und ich sag's mal vorsichtig, man hört so aus Händlerkreisen, dass jetzt vielleicht die Kommunikation über Aufbau und Planung auch nicht ganz so optimal war. Also jetzt ist gar nicht bös gemeint oder negativ, sondern hört sich eher so an, als naja, also das kennen sie auch schon glatter. Also es wirkt auch so ein bisschen so, die Zelte werden immer alle nochmal um die Ecke geschoben, überall parken Autos zwischen den Zelten, die kommen nachher kaum raus, wenn aufgebaut ist. Aber trotzdem hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass es schief geht, sondern ich würde es mal eher so als ein gutmütiges Chaos bezeichnen. Das heißt, letztendlich wird es trotzdem alles funktionieren. Ich meine, die Händler sind auch erfahren genug, das sind ja doch immer die gleichen vor Ort. Und so auch hier, also die kennt man eigentlich, ja, ich kenne sie eigentlich alle, die hier stehen. So, jetzt ist eine gute Stunde rum und man kann sagen, steht alles. Laufen auch schon viele Kescher zwischenrum, obwohl das erst in einer Stunde öffnet, aber die liefen auch schon um 7 die ersten rum. Ich glaube, da muss man auch mit rechnen auf dem Outdoor-Event, das ist halt so, also wenn es außen stattfindet. Die einzigen, die immer noch nicht stehen und wo das Zelt noch nicht mal annähernd fertig ist, Flachsdecke. Also, das tut mir leid, aber das sieht schon absurd aus, was die Jungs da machen. Da wird an den Stangen gerissen, da wird gebogen, gezogen, geknotet. Und das sind die einzigen, wo das Zelt also ernsthaft noch nicht mal so ansatzweise so aussieht, wie später aussehen könnte. Aber wir nehmen jetzt mal einen Moment auf. Ich glaube, das war's. Achso, ich glaube, das Viel war's. Spaß euch allen heute. Ich war ein bisschen spät dran mit der Aufnahme. Ja, jetzt hast du Klatschen. Also ich habe immer das Klatschen, den frenetischen Applaus. Ja, wie das ist, so eine Ansprache, da kommt nicht viel mehr raus. Aber jetzt scheint ja der Shanti-Chor nochmal hinterher zu singen. Ja, also machen wir jetzt doch noch, wir machen jetzt doch noch sozusagen ein Stück Inas Nacht. Vielleicht soll ich mein Handy ausmachen, während du aufnimmst. Ja, warte, ich mach mal. Ich mach das wie Brian May. Jetzt ist er. Der Shanti-Chor-Mann macht jetzt seine Gitarre auf. Das ist eine Elektro-Gitarre, glaube ich. Ja. Der hat die Saiten direkt an Strom angeschlossen. Er ist ein bisschen älter. Der Shanti-Chor-Mann, das ist Brian May, mein Lieber. Extra für das Event. Der ist auch anders angezogen, siehst du, oder? Also ich, ganz ehrlich, wir stehen jetzt gerade bei der Hüpfburg. Ist schon ein bisschen pervers, ja, wenn man so drunter steht. Wir haben im Hintergrund die Hüpfburg. Also der Mast vorne steckt uns sozusagen. Also, hat der vorher auch schon an der Seite aber, die Dinger gehabt? Nee, aber hast du gesehen? Doch, ja, das ist die gleiche. Aber hast du gesehen, dass das ein bisschen Viagra fehlt für die hintere Stange? Die hängt schlapp runter. Ja, die Wurst hinten hängt runter. Also er hat einen Einzelständer. Das geht nicht anders. Ich frage mich, wie lange dauert das eigentlich, bis so ein Shanti-Chor? Ich also, sing doch nur, oder? Also der Willkommensgruß, hätte ich fast gesagt, ist jetzt gesprochen worden von irgendwem. Und jetzt steht da der Shanti-Chor und guckt sich an und singt immer noch nicht. Wir warten jetzt schon die ganze Zeit. Davor steht der beknackte Frosch, wenn der dann nicht Frosch, gleich weggeht. Der Frosch ist lieb. Wir haben nämlich Krümel motiviert für ein Foto, weil Krümel hat ja dann immer Frosch, Frosch, Frosch und dann hat sie immer Angst. Und das hat sie wunderbar hinbekommen. Aber vor dem Frosch habe ich auch Angst. Ist das eigentlich schlimm, wenn man den ansteckt? Jetzt kommt der auch noch hierher. Na, seit wann ist der eigentlich schwanger? Nein, das ist immer so. Achso. Moin, moin. Also, das Schöne ist, wir wissen nicht, wann das steckt. Ich habe gerade gesagt, stecke ich ihn jetzt an oder nicht? Wie wissen wir, wer drunter steckt? Na, der Frosch, das ist ein Frosch, da steckt niemand drunter. Da steckt drunter. Niemand drunter, das ist Signal. Das ist Signal. Ja. Weißt du schon? Das macht man echt freiwillig, sowas. Ja. Was ist das, die Belüftung? Ja, das wird heiß. Nicht Signal anfassen. Ja. Der darf sich ja auch nicht ausziehen. Nee, stimmt, stimmt. Stell dir mal vor, es sind 30 Grad. Er sieht trotzdem aus, als wenn er schwanger wäre. Und ja, der Schaumstoff kommt unten raus. Das sieht ein bisschen scheiße aus. ist einmal gewaschen. Ich finde es gut, gut. Krümel hat ja ein Foto bekommen, alles perfekt. Das ist schön drauf. Wer steckt denn drunter? Ist das noch sehr früh morgens. Ist das einer von den Bremerhavenern, die? Natürlich. Ja. Also ich denke, da gibt es so einen speziellen Froschstand, die das macht. Nein. Die ganz stolz in ihrem Podcast rum. Es gibt genau einen, der immer hinreißt, der sich da... Nein. Irgendwer hat mir sogar gestern erzählt, wer drunter ist. Ich habe es nur vergessen. Irgendwer hatte mir das erzählt. Ich dachte, die Ferrari gehörte von der Optik. Nein, Ferrari lief ja gerade vorbei. Von der Größe jetzt, Mensch. Also, nimm mal zusammen. Du, heute Abend doch kein Essen mehr gemeinsam. Ich befürchte auch, wird nicht auf den Tisch getan. Kommt dieser Shanty-Chor jetzt noch zum Singen oder sind die alle gestorben mittlerweile? Machen wir. Sollten jetzt anfangen zu singen. Ja, ich denke, also, wir sehen also, wir müssen das beschreiben. Der Hörer sieht das ja auch nicht. Da sitzen auch schon welche. Der kann schon nicht mehr, das ist zu alt. Also, ich sag's mal so. 20 Leute? Sicherlich gute Stimmen, aber ich wohne ja auch neben einem Seniorenheim. So sieht das auch aus. Alles Männer. Ich glaube, der eine ist gerade verstorben rechts. Der hat nur gegeben. Das sind so 20 Männer und etwa 2000 Jahre, würde ich sagen. Ja, das kann man sagen, da steht viel Erfahrung. Jetzt ist er nee, der wollte nur am Sack kratzen. Jetzt setzt er sich wieder. Mach doch nochmal auf, ein bisschen auf Stopp, bevor es dann richtig weitergeht. Ja, weißt du, jetzt? Eine halbe Stunde später hören wir die ersten Töne. Machen wir, wenn sie mal anfangen würde. Ja. Was soll denn das jetzt werden? Hard Rock für Arme? Das ist jetzt Brian May mit seinem Gitarrensolo. Oh, ja. Ich glaube, einer ist gerade verstorben, weil er hinten ist, da hinten weggekippt. Ja, also. Guck mal, also ich finde. Guck mal, der mit den Dreadlocks, der passt aber auch nicht richtig rein, oder? Also irgendwie. Das er hat Schuppenflechte. Dreadlocks hat nichts zu tun. Ja, also wir versuchen immer noch verzweifelt, den Shanty-Chor aufzunehmen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass bei so einem Shanty-Chor die Jungs immer so ultra cool sind? Also Hände. Am Sack. Ja. Das ist einfach nur, weil die würden sonst umkippen. Was ist denn? Der steht überhaupt nirgendwo Shanty-Chor, fällt mir auf. Seemannschor ist das. Aber die haben sie als Shanty-Chor angekündigt. Alter, jetzt. Haare fliegen. Die E-Gitarre legt los. Dürfen wir das eigentlich aufnehmen oder ist das schon wieder gegen irgendwelche? Wenn wir da reinreden, können wir das gerne aufnehmen. Nee, selbst dann ist doch irgendwie noch GEMA-geschützte Kacke. Aber das hier ist bestimmt nicht GEMA-geschützt. So schlecht spielt keine Band. Noch singt ja keiner. Aber guck mal, die ersten fangen an zu lächeln. Ja. Sie wachen so aus. Sie stoßen jetzt aus der Demenz wieder hervor. Das ist wie in der Disco. Da wird die Musik schon mal angemacht und eine halbe Stunde später geht's los. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch, oder? Oder willst du komplett aufnehmen? Ich wollte mal, die singen die nicht irgendwie, oder was? Das ist ein Gitarrensolo. Da stehen 30 Leute und einer spielt Gitarrensolo. Geil, das ist ein toller Seemannschor. Das hat er aber drauf. Okay. Oh, jetzt hat er. Jetzt pass auf. Jetzt hier. Nee. Ich versau euch mal die Aufnahme. Ja, das macht überhaupt nichts. Siehst du, der junge Mann stellt jetzt die Mikros nicht daran. Ja. Damit stützt er die vorderen ab, die nicht mehr so lange stehen können. Es dauert wahrscheinlich doch noch mal eine halbe Stunde. Aber ein paar haben noch Haare. Obwohl, haarfarbenmäßig würdest du da auch noch zupassen. Meinst du, soll ich mitsingen? Ja, doch. Dann ist aber der Platz gleich leer. Ja, du stehst aber auch falsch. Passiert denn jetzt? Ich habe auch die falsche Hose an. Ich passe da mit jetzt. Oh, jetzt. Oh. Es singt immer noch keiner. Das ist reine Verarschung. Das ist reiner Fake, oder was? Alter, 3 Stunden schön Podcast. Schön sind die Meere, schön ist das Weib. Achte mal vorne rechts auf die gucken ihren Musiker an, als wenn der was völlig Falsches spielen würde. Ja, das stimmt sich erstmal ein, das dauert noch. Du kannst da noch ruhig nochmal drauf machen, das dauert noch. Nee, jetzt. Guck mal, einer, der bewegt zumindest schon mal die Lippen. Und was einige. Guck mal. Vorne, der macht jetzt, der blättert um. Jetzt fliegen tatsächlich die Schlüpper auf die Fall. Oh, das kann doch nicht wahr sein, die müssen doch mal irgendwann anfangen. Alter, ich nehme jetzt wieder. Ich nehme gar nicht auf, das Licht ist so. Ich kann nichts erkennen. Ich kann das. Nee, kann man nicht erkennen, wenn man aufnimmt. So, das Licht ist so dunkel. Nee, ist einfach gut. Aber er nimmt nur. Jetzt. Da singt immer noch keiner. Hey yo. Soll ich singen? Die sind alle tot. Innerlich verstorben. Das ist eine Instrumental. Ach so, 30 Mann vor, der jetzt Instrumentalmusik antönt. Die stehen nur da rum. Das ist durchdacht. Das ist doch cool, wenn du keine Lust hast oder so ein bisschen gehemmt bist, auf einer Bühne zu stehen, nimmst du dann 30 Leute mit. Am geilsten finde ich, also wir stehen hier jetzt vor so einer Straße, die stehen etwas erhöht vor so einem Haus auf den Treppen, damit sie auch unter Dach sind. Und natürlich ist so 20 Meter vorher immer alles freigelassen, weil da die Leute langlaufen. Ja. Oh Gott, jetzt bist du auch noch von hinten zu, wurdest du erstmal abfotografiert. Ich? Und dann gibt es immer so einige Cacher, die laufen immer vorne auf dieser Straße durchs Bild sozusagen. Wo alle hingucken, da müssen jetzt die dann los. Durch. Jetzt, er klatscht. Alter, jetzt hat er eingeklatscht. Eingegroovt hat er sich jetzt. Jetzt die Merkel-Raute. Und jetzt, bitte. Oh, jetzt. Hast du seine Hand lässig außer sieht Hand? Sieht ein bisschen aus wie der junge Roy Black. Der sieht aus wie so ein Hafenboxer hier, der vorne. Der. Jetzt. Oh. Ist es schön? Jupp. Oh, geringfügig übersteuert. Das lag übrigens nicht an unserem Gerät. Mach Stopp, das hört sich keiner mehr an. Aber hier sind echte Profis am Berg. Ja, mach Stopp, das hört sich. So, jetzt kannst du husten. Ich wollte husten? Ja. Das, wir müssen ja noch sagen, das war der Matschbops Nummer 1. Jetzt muss ich mache jetzt mal auf Aufnahme. Ich habe jetzt Aufnahme. So, wir sitzen jetzt, wo sitzen wir? Wir sitzen vor der Line Hinsch. Und vor dem Taucher. Nee, ich denke mal, jetzt weiß jeder, wo wir sind, ne? Ja. Weißt du, das ist scheiße, was wir uns hier ausgesucht haben. Das riecht derart nach Crepe, dass ich schon wieder Hunger kriege. Ich esse gleich noch eine Bratwurst. Und wir haben neben uns Grafzahl. Ja, 75. 75? Ja. Ich sage ja immer, Leute mit Nummern. Die Kernorga würde ich sie nennen. Ihnen nennen. Moin. Sie nennen. Moin. Nennen ist gut. Du musst lauter, weil ich... Moin. Also, ja, wir sitzen hier mit, ne, also Gerät in der Mitte. Ich halte es in der Mitte so. Irgendwie geht das schon. Irgendwas mit drauf sein am Ende. Wir hoffen, wir haben keine Einstrahlung von irgendeinem Handy. Was, wir müssen aber zusagen, wir haben es jetzt 12.38 Uhr. Ich habe heute Morgen ab 7:30 mal schon ein bisschen kommentiert, den Aufbau. Es wirkt ein bisschen wie ein Hühnerhaufen. Täuscht ihr das? Nö, das war gewollt. Das war gewollt? Sicheres Auftreten bei absolutem Chaos. Ja, so, also, ja, absolut. Nee, aber es war so ein bisschen... Wir haben nochmal kurzfristig umdisponiert, weil zwei Shops krankheitsbedingt abgesagt haben. Und dann mussten wir die Reihen nochmal etwas neu gestalten, sodass ja auch wirklich keine großen Lücken dazwischen entstehen. Aber entsprechend alles im Rahmen. Wer fehlt denn? Sepp und Bertha, weiß ich. Ein belgischer Shop und einer aus Tschechien, die haben kurzfristig abgesagt wegen Krankheitsfällen. Tschechien, ja. Holzcoins? Holzcoins, genau. Und Belgien, was haben die? Keine Ahnung. Kindercoins, nein. Mobiler Puff. Ich bin nicht für Händler zuständig, das ist Christian. Also. Oh, das sah man, der war auch ein bisschen angespannt heute Morgen. Genau, ich wollte ihn nur zwei Minuten was fragen und er war wirklich, ja. Ja, also von daher, es läuft alles, wir sind zufrieden, es regnet nicht, es ist kaum windig, also super Wetter eigentlich. Was jetzt blöd für uns ist. Warum? Das, wenn alles läuft, worüber sollen wir denn berichten, wenn alles läuft? Ja, wir fanden den Shantikor zum Beispiel der extrem gut. Wir haben gesagt, oh, guck mal, jetzt ein bisschen Musik mit rein, ja. GEMA gegenfinanziert, ja, und dann standen wir da eine halbe Stunde. Haben alle überlebt? Also ich war mir nicht sicher bei dem einen, ob er nur gähnte oder ob er jetzt nach hinten umgekippt ist. Das ist halt, das sind halt die älteren Semester und die freuen sich über jeden Auftritt und dann... Das glaube ich. Ein bisschen maritim muss hier auch sein. Wir haben ja jetzt gedacht, da kommt eine Riesenband oder so, weil mit Lautsprecher aufgebaut sah ja nach was aus. Ja, aber Technik musst du, ob da so einer mit der Gitarre steht oder ob da drei mit Gitarre stehen oder ein ganzer Shanty-Tour, Lautsprecher ist Lautsprecher. Jetzt, nachdem da alles aufgebaut ist und läuft, musst du überhaupt noch was machen? Ja, wir haben ja noch einen Helferwechsel, dass die zweite Schicht der Helfer dann kommt, da nochmal gucken, ob jeder auch kommt, dass die alle Posten besetzt sind. Das teile ich mir aber mit Carsten und dann... Aber sehr viel passiert nicht mehr, oder? Was war noch am Programm? Sag mal, mich lenkt hier gerade der Taschenlappenpart. Ja, kannst du das auch danach machen, wenn wir einen Podcast... Es wäre sehr schön, wenn du das nach dem Podcast weitermachst. Weil wie viele Helfer? Hast du schon gefragt, wie viele Helfer da sind? Knappe 60. 60 Helfer. Nee. Gut, siehst du, das sind nämlich die wichtigen Fragen. Ja, 60, aber was sind drei Schichten oder wie läuft das? Wir haben ja noch zwei Außenspielestationen, die so etwas weiter weg sind. Und da sind so welche hier vorne, welche. Ach, Coin-Ausgabe. Was sind denn Außenspielestationen? Oh, so hätten wir auf diesen Zettel geguckt, wüssten wir das. War das mit diesem Springstiefel? Gummistiefel-Weitwurf, Fischmemory und Leuchtturm bauen mit Filmdosen bei Wind. Fischmemory haben sich schon die ersten beschwert. Das ist okay, aber bei diesem Wetter ins Hafenbecken zu schwimmen und die Fische zu erkennen, ist kaum möglich. Das ist ganz normal, also Memory mit Fischen und dann auf Zeit, wer die meisten umdreht, die richtigen Paare. Und da sind welche hingegangen? Da gehen welche hin, da liegt auch noch ein Labcache und da liegt auch noch ein normaler Tradi in der Nähe. Das hat und ja was von, wo ist denn der Zettel? Hast du den Zettel nochmal? Oh. Kannst du ihn nicht wegschicken so lange da? Nö, ich massiere ihn nebenbei, das ist halt, ja. Sonst mache ich auf Stopp und die redet euch erstmal in Ruhe aus und dann gucken wir weiter. Entspann dich. So, was haben Zettel. Wir denn da? Wir haben den... Ja. Gummistiefel, Weitwurf, den Leuchtturm bauen und also, Fische fangen. Und was hast du hier mit Fischen? Das ist Memory, das Fische fangen, ja. Ach so. anderer Name. Und was ist Leuchtturm bauen? Aus was? Aus Filmdosen? Guck mal, wie weit weg das ist. Hast du schon mal Filmdosen gestapelt in der Höhe? Ja. Das wird irgendwann wackelig. Ja, aber wir haben doch irgendwie Filmdosen, gehören auch nicht zum Hobby. Da sind wir doch einig. Die sind doch alle nicht wasserdicht. Wir müssen mal mitmachen, da gibt es Preise. Ich bin für sowas immer zu haben. Ich will immer Preise haben. Ja, aber wir machen jetzt gleich, Podcast, fällt mir gerade ein. Wir haben noch genug Zeit. Und dann wollen wir danach da noch hin. Das ist schon Gewinnvergabe. Ja, eigentlich müsste ich es jetzt schon machen. Wie viel seid ihr jetzt eigentlich in der Kernorga? 4 oder 5, ne? 4 plus ein ITler, der für das Datenbanksystem zuständig ist. Wieso? Ich denke, das macht... dass es jetzt läuft. Aber wir haben einen Datenbankprogrammierer noch, der das Ausgabesystem programmiert. Alter, ich musste mal anregen, es fehlt was auf diesem Event. Das ist mir vor uns aufgefallen. Wieso? Die Hüpfburg ist auch da. Ja, aber der zweite Schwanz steht nicht. Ganz klar, der ist hinten umgeknickt. Wir haben das deutlich uns geguckt da. Was fehlt denn noch? Also, wenn der nicht steht, ich kann dir Tabletten geben, mein Lieber. Dann geht's schon wieder. Es fehlt so ein vernünftiger Kaffeeausschank, so ein Espresso-Automaten. Espresso. Espresso-Automat. Ja, ja, nee, nicht Automat, das gibt es so, weißt du, so, die fahren da mit so einer kleinen Isetta rein, dann hinten ist Espresso, doch sowas fehlt. Liebe Events, für das nächste, natürlich gibt es hier Kaffee vom Bäcker. Oh. Ich bin Kaffee. Also, Experte, es ist halt Salzwasser, die Luft ist dünn. Wenn ihr ein Espresso wollt, dann geht zur Spielestation 3, da ist ein Kaffee. Was ist das, Spielestation 3? 3. Das ist ja auch ganz hinten, ne? Da müssen wir ja über 500 Meter laufen, ganz klar. Da ist aber noch ein Cache ganz vorne an der Spitze. Genau. Ja, das stimmt, die wollte ich gestern schon hin, aber es war ja Dauerregen hier. War schön mit euch. Der um 18 Uhr aufhören sollte, hat einer getwittert. Hat auch kurzzeitig mal um 18 Uhr nicht geregnet, 5 Minuten lang. Ja, du hast dein Wort nicht gehalten. Es war wieder typisch, in ganz Deutschland hat es nicht geregnet, außer im Norddeutschland, wie immer. Ihr habt doch mal ein Schweineglück heute, oder? Ja, es ist also super. Ich meine, es ist jetzt nicht gerade schön, das Wetter, aber warte mal, nehmen wir eigentlich auf, ja. Es ist zwar nicht gerade schön, aber ich meine, immerhin ist es jetzt trocken endlich. Und es ist nicht windig. Das wäre so wichtig, dass es heute nicht so windig ist. Wieso? Dass die Pavillons alle feststehen und nicht wegwehen. Ah, okay. Weil das ja auf dem Steinuntergrund kannst du die relativ schlecht festmachen. Ich hatte gesehen, dass der Gründel sogar schon irgendwie so ein Gewicht dran gemacht hat. Damit ja, es ist auch Pflicht bei uns, wenn du in Bremerhaven etwas aufbaust. Ja, das glaube ich. Weil hier Windlastzone 4 ist die höchste in Deutschland. Und dann muss immer ein bisschen mehr Gewicht an so einem Pavillon ran, dass wenn eine Windböe kommt, das auch nicht alles dann durch die Gegend fliegt. Ja, okay. Also wenn ihr Tracer vermisst, der ist wirklich, 800, das ist absurd, 800, aber macht nichts. 800 Meter entfernt ist der Cache, habe ich mir gerade erklären lassen. Ja. Das müssen wir noch vor dem Podcast hinkriegen. Das wird knapp, das können wir danach machen. Jörg holt das Auto. Wir müssen ja noch, ne? Ich muss auch ein bisschen Technik vorbereiten. Kabel fehlt hier und so, hast du ja gehört. Ja, aber hier ist gar nichts schief gegangen. Nichts, was ein bisschen Boulevard ist, gibt uns doch mal ein bisschen Futter. Irgendwas fandet ihr doch als Orga mit Sicherheit auch scheiße. Wer ist... So. Sag mir was, was scheiße war. Uns fiel gestern ein, dass wir noch Gummistiefel brauchen für den Gummistiefel-Weitwurf, gestern Nachmittag. Das ist eigentlich das, was schiefgelaufen ist. Und einige haben gemeckert, dass wir vergessen haben, eine Lab-Cache-Aufladestation zu bauen. Was soll Leute das sein? Auf eine GPS-Datei auf ihr Garmin bekommen, damit sie die Lab-Cache machen können. Da haben sich ernsthaft welche beschwert? Da haben sich welche beschwert. Ja, 2015, beim letzten Mal hatten wir sowas. Dieses Jahr haben wir irgendwie nicht dran gedacht. Tut uns leid, aber Geocaching ist ja auch ein Teamsport. Man kann ja auch mal einen anderen Geocacher fragen, ob er ihn mitnimmt. Und dann macht man das halt im Team. Nächstes Mal mache ich die Station. Ich hau euch was in die Fresse, wenn so einer kommt, sich sowas beschweren. Außerdem ist Geocaching ja suchen und finden, ne? Das kriegen wir schon also hin. Ehrlich, das wer ist denn gekommen, wo ihr heute sagtet, die müssen nicht unbedingt da sein? Also wir schließen definitiv keine bei uns. Ja, die richtige Antwort wäre gewesen, ihr. Nein. Nee, also die Prolls. Wir haben keinen Eintritt, wir haben offenes Gelände, von da jeder ist willkommen. Geocaching ist bunt. Irgendwas Negatives hier gar nicht passiert, oder was? Nö. Was hätten wir auch zu Hause bleiben Sollten können. Sollten wir dafür sorgen, dass noch irgendwas Negatives passiert? Nein, definitiv nicht. Also ist alles okay. Ja, und viel wird doch nicht mehr kommen. Ich meine, ich finde das immer noch, also, ja, man kann das anders formulieren, aber eigentlich ist das erste Mega-Event so ohne Programm und hat echt geil viel Zuspruch gekriegt. Das finde ich gerade gut. Ja, unser Programm ist... ihr habt ein Programm, ich weiß. Leute treffen, Fisch genießen. Fahren, ja, genau. Dann geht's Schiffe gucken. Ja, das ist, also, als wir vor uns schon hier saßen und unsere 3 Brezel und die 2 Pommes gegessen haben, hatten wir auch so festgestellt. Wir sind ungefähr 10 Meter vom Trubel entfernt von den Shops. Ja, man hört nichts und mehr. Und hier ist total entspannt. Die Möwen fahren. Die fliegen rum. Ja. Und hier sind natürlich Schiffe, ja. Das ist natürlich immer sehr beruhigend. Ja, das Wasser zählt. Aber ich wundere mich trotzdem. Ihr habt denn, was war das jetzt, 1300? Oder was war das an den Tents? 1800 mittlerweile, gestern Abend. Ich weiß nicht mehr, wie viel sie jetzt sind. 1800? Es ist seit Mitte der Woche sprunghaft angestiegen. Das ist Wahnsinn. Wie kommt das denn zustande? Habt ihr eine Ahnung? Viele spontanen Anmelder. Ich denke mal, liegt auch am Wetter. Damit weil das so schön regnerisch war. Nein, weil es eben nicht regnet. Ja, viele okay. sagen, dann fahren wir halt hin, weil es eben nicht regnet. Und aber 1800, das wusste alter Vogel. Das könnte ja schon fast Giga. Wie ist denn mit den anderen Megas? Kommen die da überhaupt noch hinterher? Das weiß ich nicht. Das ist aber auch egal. Das ist mir wurscht. Ja, nee, mir geht es nicht drum um Vergleich. Also mir geht es tatsächlich nicht um Vergleich, wer jetzt der Bessere ist, sondern einfach, offensichtlich gibt es ja dieses Jahr leichte Probleme für die einen oder anderen Megas wirklich Zahlen zu machen. Und das müssen sie ja, wenn sie Geld nehmen. Wir haben von Anfang an gesagt, 500 ist auch mega. Und wenn nur 500 Leute gekommen wären, wäre für uns völlig okay gewesen. Und gekostet hat euch das jetzt exakt gar nichts, oder? Wir haben eine Kooperation hier mit dem Schaufenster Fischereihafen. Ja. Das ist eine Werbegemeinschaft. Ja. Und die freuen sich, dass quasi entsprechend hier jetzt Traffic ist, dass die auch ihre Restaurants dann voll haben. Ja. Und wir zahlen für die Flächen so gut wie nichts. Natürlich haben wir Unkosten und müssen einen kleinen Kostenbeitrag von den Ständen nehmen, weil wir ja sowas wie Strom, Wasser und auch sowas alles finanzieren müssen. Und ein bisschen Unkostenbeitrag zahlen wir auch. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier das Glück, dass wir fast nichts bezahlen müssen. Das müssen wir unbedingt nochmal im Hotel in Breitseelen erzählen, was die für einen Scheiß gemacht haben. Der hört ja jetzt unseren Podcast. Ja, die entscheidende Frage ist, du kannst ja währenddessen schon mal von deiner Wurst abweisen. Sie ist sonst bald kalt. Nämlich kalt. Ich habe mir ja die Hüpfburg angeschaut. Das ist ja eine sehr, sehr spezielle Hüpfburg immer. Ist die beste. War dieser Querbalken vor 2 Jahren auch schon da oder ist der jetzt extra zur Entschärfung gebastelt worden? Welcher Querbalken? Der Querbalken vorne... Vorne an dem Mast. Der war letztes Mal auch schon da. Okay. Siehst du, habe ich doch gesagt. Fotobeweise von 2015 sagen, er war schon da. Okay. Siehst du? Das siehst du auch schon, dass es Fotobeweise gibt. Das beschäftigt hier die Massen. Ja, da waren wir, eigentlich muss irgendwas in der Luft gewesen sein, dass wir alle so high waren. Das erste, was wir gebucht hatten, war die Hüpfburg. Genau. Stimmt, jetzt haben wir das alte Bild hier. Aber die stand anders. Wir haben es immer von der Seite gesehen. Guck mal, und das fällt nicht so auf, ja. Schade, was jetzt auf dem Foto natürlich fehlt, ist, was mit dem zweiten Schwanz. War der da auch schon so schlapp? Nein. Sieht man jetzt natürlich nicht. Aber ich, also müsst ihr euch, für die alle, die sie nicht kennen, es gibt natürlich genügend Fotos, ihr stellt euch einfach... Wir stellen die auch in Block. Stellt euch einfach einen Piraten vor, der sich richtig freut, dass er Viagra bekommen hat. Der auf dem Mast sitzt und der Mast ist aber so angeschweißt. Nee, der sitzt ja nicht auf dem Mast. Ich wollte gerade sagen, der ist aber der so angeschweißt, dass der ihm aus der Hose wächst. Also das ist schon eine sehr eigenwillige Hüpfburg. Ich würde meine Kinder da nicht reinschicken, wenn ich mich hätte. Krümel war drin, aber nein. Ging so. Ja, aber so eine Pirastenburg ist schon schwierig. Genau. Aber ist halt ein Markenzeichen auch. Es ist ja auch wichtig, so ein Markenzeichen zu haben. Sag ich immer, die Werbung, es geht immer über Markenzeichen. Du musst irgendwas haben, was du so... Zack. Weißt du, wir reden immer, damit du abbeißen kannst und beißt nicht ab. Ich hab schon mein Viertel von der Wurst weg. Nein, wir hatten das erste Ich hab schon mein Viertel von der Wurst weg. Und das, wo wir gerade bei der Piratenburg sind, ist jetzt auch schwierig, das Thema. Ja, aber in der Tat, als wir gesagt haben, jo, wir machen wieder, war die erste Frage, kommt die Piratenhüpfburg? Und das waren wir das erste, was wir wirklich reserviert hatten, war diese Piratenhüpfburg. Unabhängig davon, ob wir wussten, ob wir überhaupt Platz für das Ding haben. Es ist auf jeden Fall, das war das Ding, was wir zuerst geordert haben, weil die Massen, wie ihr schon sagtet, haben dort nachgefragt. Obwohl, den Platz finde ich hier tatsächlich sympathischer. Ich weiß gar nicht, warum. Also finde ich etwas irgendwie schöner hier als letztes Mal. Ist angenehmer, vor allen Dingen, du kannst hier einfacher parken. Die haben tatsächlich einen kostenlosen Parkplatz hier vor Ort. Oh, das wo du auch noch was findest. Also wir hatten kein Problem mehr zu parken. Jetzt ist es sicherlich ein bisschen voller. Und du hast hier ein bisschen maritimeren Flair. Ja, ich weiß gar nicht, warum eigentlich, weil da auch bei der Firma anderen Ausschiffe noch mehr Wasser hier, aber finde ich auch. Nee, also mehr Wasser kann nicht sein. Also wir sind hier ja im Schaufenster Fischereihafen und das ist ein Teil von der historischen Seemeile in Bremerhaven. Und ja, man kann jetzt leider nicht, wenn ich jetzt den Hörern sage, wenn ihr jetzt so gerade nach vorne guckt oder so, das können die nicht sehen, aber das ist wirklich früher Industrieanlagen gewesen, rechts und links waren, als Bremerhaven hatte irgendwann mal die größte Fischereiflotte von Deutschland gehabt, war hier rechts und links alles voll mit Fischkuttern und entsprechend hinter uns dort war es war ein Bahnhof, also das ist ein ehemaliges Bahnhofsgebäude, wo dann entsprechend der Fisch verschickt wurde nach ganz Deutschland. Und mittlerweile ist es halt das Schaufenster Fischereihafen, touristische Attraktion mit maritimem Flair und vielen Restaurants. Alter, du könntest aber auch in der Tourismusbranche arbeiten. Man könnte auch sagen, es ist alles ein bisschen alt und abgerockt, aber man kann hier halt ganz gut langlaufen. Ich habe ja schon beim letzten Podcast, als wir ihn zu Gast hatten, gesagt, das ist ein guter Verkäufer, ne? Ja, der kann schon das ein bisschen, gut, er kann alles positiv rüberbringen. Nicht nur das, er kann auch erzählen, wie alles miteinander zusammenhängt. Ja. Hat sich denn der Hüpfburgbetreiber auch gefreut, dass ihr sofort angerufen habt? Der sieht aus, hast du den mal gesehen? Der wie macht vom Shantikor? Ich der Dirigent? Ja, oder schlimmer. So ich habe den heute das erste Mal gesehen. Sympathisch sieht er nicht aus. Also ich kenne ihn ja, nicht. Ja, er macht ihn noch auch, er macht noch Zaubershows als Piratenzauberer. Echt? Und er muss sich aber auch vermutlich nicht verkleiden. Ja. Der setzt sich nur einen Hut auf. Nein, aber der ist wirklich, er hat in der Stadt so einen Spieleladen, wo du, wenn, wo auch so wirklich, wo du Brettspiele und all sowas kaufen kannst. Und der, der mag Kinder, das sieht man ja auch an der Burg. Muss man ja so sehen. Ja. Nein, aber er sieht schon so ein bisschen, er ist schon, so sieht wie ein Original aus. Definitiv, also Uwe ist wirklich ein Original. Ja, so wirkt das auch. Wenn du den irgendwo als Pirat hinstellst, dann kaufst du ihm definitiv ab, dass er irgendwo schon mal eine Schatzkiste vermuddelt hat. Ja, dass er fremde Schiffe entert. Ja, absolut. Ja. Jetzt machen wir noch eine Abschlussfrage, weil wir zu lang ziehen. Wir haben ja gleich noch einen ganzen Podcast. Ich habe keine Stimme mehr. Ja, ich muss ja auch noch heute Abend ist irgendwie Party dann, 8 Uhr, das ist so? Großeck hier vorne um die Ecke. Das dürfen wir jetzt sagen, kommt ja keiner. Du musst ja sonst Angst haben, wenn das live ist. Da kommen heute Abend welche Leute, die da nicht hinwollen. Ja. Da ist reserviert? Da ist vor uns reserviert. Wir dürfen mit in den VIP-Bereich. Ich weiß noch gar nicht, ob ich kommen kann. Ich habe ja Krümel und meine Frau da. Ihr müsst doch Wasser. Vielleicht bringe ich meine Frau, kann ich meine Frau mitbringen, Krümel? Das ist eine Raucherkneipe. Ah, ich bin das ist die letzte richtige Hafenkneipe von Bremerhaven. Oh Gott. Also Krümel würde ich sagen, ist schwierig. Ja, die kannst du natürlich nicht allein lassen. Naja, mal gucken. Wir gucken. Ja, das ist das Krümel. Das gehe ich da stellvertretend hin. Ich filme Ferrari Girl dann, wenn sie auf dem Tisch tanzt und zeig dir dann nächsten Tag die Bilder. Ja. Wie viele Mann sind da geplant? Wir haben für 25 Leute reserviert. Oh, das ist ja überschaubar. Wir willkommen. Das weiß ich noch nicht. Wir dürfen als Geschenk kommen. Wir haben auch schon Geschenke bekommen. Wir haben auch Brownies bekommen für die 100. Folge. Genau. Extra. Stimmt. Wir müssen auch sagen, von wem. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Danke. Folge. Und wir freuen uns, die total vergessen. Wir freuen uns, dass die 100. Folge wirklich bei uns ist. Na, ja. Ich glaube, aber das hat hier keine Gäste hergelockt. Wir ja sowieso nicht. Na, dann machen wir jetzt wieder Stopp erstmal zwischen. Wir sammeln ja auch nachher noch weiter Stimmen. Die gab es übrigens vom Gründel. Das man stimmt. Muss das auch erwähnen. Frau Gründ, die waren auch selbst gebacken, das merkte man. Die waren innen noch so feucht. Das ist, er hat mir nachher gesagt, das sind Haschmuffins, deswegen, das heißt, so die Aufnahme wird gleich richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Dann mache ich jetzt erstmal Stopp, ne? Ja, okay. Mach Stopp. So, ich habe jetzt auf Aufnahme gedrückt. Jetzt müssen wir noch so auf diesen kurzen Podcast, das ist ja echt ein kurzer für unsere Verhältnisse, noch ein Abschlusswort sprechen. Ein Absacker ist das praktisch. Der Abbinder. Jetzt muss man aber mal ehrlich sagen, ich war noch nie auf einem Event. Also so nach dem Event, auf einem Event, wenn das so vorbei war. Echt nicht? Nee, noch nie. Ich bin immer vorher gegangen. Das gibt's fast immer, ja. Ja, also erstaunlich, wie wenig los ist, wie... Ja, das ist jetzt, muss man zusagen, was haben wir jetzt, kurz 7:30 oder so. Ja, genau. Und 40 Minuten nach Event. Wollte ich gerade sagen, dass der Platz sieht aus, als hätte überhaupt keine stattgefunden. Das fand ich auch sehr beeindruckend, die Geschichte. Man muss dazu sagen, die Caches hier waren wieder mit üblichen Logbuch. Ja, mit, kleine rote Notizbücher, die man sich eintragen konnte. Auch in der Innenstadt entsprechend befestigt. Stimmt, mitten in der Innenstadt, das war ein bisschen schräg, ne? Also wirklich 3 Kilometer entfernt von hier. Aber trotzdem gut gemacht, so bleiben die am Leben, ist auch in Ordnung. Also kann ich mit leben, finde ich. Ja, wir sollten jetzt vielleicht nochmal einen Flugmodus setzen. Ach ja, habe ich vergessen. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen Einstrahlung, da leben wir jetzt mit die letzten Minuten. Ja, wir waren jetzt gerade gar nicht in der Bürgerbude in Bremerhaven. Stimmt. Bürger Brothers? Nee. Wie hieß das? Weiß ich gar nicht, wie es hieß. Mein Bürger war okay. Ja, meiner war nicht so richtig durch. Also kann man mögen, muss man nicht. Aber sie haben auch mal einen schlechten Tag, mein Gott. Jetzt auch nichts Tragisches, war nicht schlimm. Und jetzt gehen wir noch zum kurzen Hotel, mein Getränke wegbringen. Ja. Und dann gehen wir zum Abschluss. After-Work-Party der Orga, wo wir eingeladen sind. Das ist sehr lieb von denen. Genau, vielleicht nehmen wir da auch noch mal kurz ein Statement auf. Weiß ich gar nicht, wisst ihr nicht. Naja, ich kann das Gerät mitnehmen. Nimmst du mit. Und dann muss ich die ganze Zeit rumschleppen. Das ist immer so ein bisschen... Ich finde hier in der jetzt gerade zum Ende des Events wird das Wetter noch mal richtig genial. Das hat nicht jetzt geregnet. Kommt die Sonne durch, jetzt kommt tatsächlich. Die Sonne durch. Nee, ich glaube, ich lasse das Gerät da, weil da ist ja jetzt sowieso keiner, der noch wirklich was sagen will. Vorhin hat ja Graf Zahl schon das Wichtigste alles zusammengefasst. Fand ich auch, hat er echt klasse gemacht. Und wenn die jetzt da, jetzt soll es gemütlich werden, ich glaube, da lassen wir das Gerät lieber weg. Wird sowieso zu laut, dann haben alle ein Handy in der Tasche, nicht nur wir beide. Ach, das ist alles viel zu aufwendig. Nee, wir gehen jetzt hin und feiern nochmal. Und wir brauchen gar keine Fazit, die können wir selber machen. Geiles Event. Jo, entspannt, locker. Ja, genau, am besten hat mir dieser Reviewer-Weitwurf ins Hafenbecken gefallen. Mal gucken, ob die noch drin sind. Ne? Nee, aber wirklich, also genau so wie es sein muss. Man kam her, man konnte sich unterhalten und mehr kann man hier auch nicht machen. Das war aber auch gut so. Ja. Es war alles sehr konzentriert auf den Platz. Und ihr habt berücksichtigt, was wir gesagt haben. Sprecht uns an für die PIN. Ja, kamen einige. Ja. Genutzt. Das stimmt, da kamen so einige vorbei. Jetzt bist du ja auch mit deinem blauen T-Shirt und nicht wir waren zu erkennen. Warte, hier ist mein Auto schon. Dir fehlt noch so, soll ich mal das Teil halten so lange? Nö, es geht. Ach ja, den hier, ne? Ja, ja, dir fehlt auf jeden Fall noch so ein Discover-Aufkleber hinten dran. Nee, auf keinen. Warte mal, jetzt mal sehen, ob wir hier... Was ist das denn? Ja, das müssen wir jetzt mitnehmen. Was ist das? Das ist dieser komische TB. Ach du Scheiße. Das ist jetzt das Abschiedsgeschenk und den habe ich vergessen, dahin zu schleppen. Und den will ich nicht mehr. Ach, so ein Pech. Ich wollte jetzt noch was für die Hörer tun, indem ich jetzt hier nochmal gucke, ob irgendeiner noch so einen TB-Aufkleber drauf hat. Jetzt bin ich mal selber der Discoverer. Ich komme gleich. Wenn ich jetzt schon mal discoveren will, gibt es natürlich wieder kein Auto mit TB. Hm. Ja, wenn man es nicht macht, hat man halt auch keine Chance. Doch. Einen... Ach nee. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist jetzt scheinbar ein Glück auf Aufkleber CMVC9C. Guckt, ob man den discovern kann. Kleiner Service von uns. Dirk hat jetzt diesen Anker entdeckt, den er als TB hinten drin liegen hat. Das ist natürlich auch sehr clever, nach dem Event noch so einen 3 Kilo Anker wegzukriegen. Ich glaube, das wird ein bisschen problematisch werden. Ach, diesen Koffer. Also ich nehme den nicht mit, ne? Da machst du dir auch echt Freude. Das ist mir echt egal, ich habe den eingeloggt hier. Ah, guck mal, ich suche die ganze Zeit nach irgendwas zum Discovern. Dieser Koffer hat den Travel-Code. Ach, da, guck mal, da steht da groß dran. R8XF4A. Könnt ihr euch angucken, wiegt wahrscheinlich... Eine Tonne. Ist so richtig scheiße, geht jedem auf den Sender, aber der Owner findet das bestimmt unheimlich witzig, sowas wegzunehmen. Also nochmal, so, es war mal ganz cool, so große TBs, als die aufkamen. Genau, mal. Ja, mal. Mittlerweile, wir haben auf diesem Event, was war das, eine Boje? Ja. Es lag da rum, dann noch irgendwie so eine, weiß ich nicht, das sah aus wie so ein, ja, was war das, so ein halber Tisch. Ich meine, Leute, wenn ihr euren Schrott loswerden wollt, ruft das Sperrmüll an und macht nicht einen TB-Anhänger dran. Das ist einfach nicht witzig. Das ist gar nichts. Warte, ich muss mal. Ach, die wollte ich doch nicht mitnehmen. Nochmal zurück. Das tun wir jetzt ins Auto. Stimmt, das Aufnahmegerät wollten wir ins Auto legen. Warte mal, wir stellen ihn hier an die Ecke. Jetzt musst du aufpassen, dass das nicht jetzt Bombenräumkommando. Ich habe eine Bombe gelegen. Bombe. Eben ins Auto legen. Wollen wir noch ein Abschiedsstatement geben? Haben wir eigentlich gemacht. Ja. Alles gut. Hat echt Spaß gemacht. Wer bis hierhin dran geblieben ist, hat sogar noch 2 Discover-Codes. Ja, siehst du. Wow, wir sind so genial. Also, wir melden uns dann irgendwann, im Juni irgendwann, von der Städtemeisterschaft. Siehst du, habe ich auch nicht angeschnackt. Collegen. Die wissen noch gar nichts, dass wir kommen, aber egal. Die müssen sie auch nicht wissen. Jörg, du musst hier Stopp drücken. Ja, mache ich gleich. Moment. Auto auf, Stopp drücken, Auto rein, Ende. Bis dann. Tschüss.